Sonntags in der kleinen Stadt, sonntags in der kleinen Stadt. Wenn die Spinne Langeweile Fäden spinnt und ohne Eile giftig grau die Wand hochkriecht, wenn's blank und frisch gebadet riecht, dann bringt mich keiner auf die Straße und aus Angst und Ärger lasse ich mein rotes Barthaar stehen und lass den Tag vorübergehen. Hock am Fenster, lese meine Zeitung, decke Bein mit Beine, sehe und rieche nebenbei das ganze Sonntag sein allein. Bam, ba, bam, bam, bam, ba, bam, bam, bam, ba, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Da treten sie zum Kirchgang an, Familienleid, Tiere voran. Hütchen, Schüchen, Täschchen passen, ihre Männer unterfassen, die sie heimlich vorwärts schieben, weil die gern zu Hause blieben. Und dann kommen sie zurück mit dem gleichen bösen Blick. Hütchen, Schüchen, Täschchen passend, ihre Männer unterfassend, die sie heimlich heimwärts ziehen, dass sie nicht in Kneipen fliehen. Bam, ba, bam, bam, bam, ba, bam, bam, bam, ba, bam, jam, bam, bam, bam, bim. Wenn die Bratendüfte wehen, Jungfrauen linker Planung stehen, der so nette Witzchen macht und wenn es dann so harmlos lacht. Wenn auf allen Fensterbänken Pudding dampft und aus den Schenken schallt das Lied vom Wiesengrund und dass am Bach ein Birklein stund, alle Glocken läuten mit, die ganze Stadt kriegt Appetit. Das ist dann genau die Zeit, da frier ich vor Gemütlichkeit. Bam, ba, bam, bam, bam, ba, bam, bam, bam, ba, bam, jam, bam, bam, bam, bim. Da hockt die ganze Stadt und mampft, das Bratenschweiß aus Fenstern dampft. Durch die fette Stille dringen Gaumen, Schnalzen, Schüssel klingen. Messer, die auf Knochen stoßen und das Blubbern dicker Soßen hat nicht irgendwas geschrien, jetzt nicht aus dem Fenster sehen, wo auf Haus vor Gärtenmauern ausgefranste Krähen lauern. Was nur da geschrien hat, ich werd so entsetzlich satt. Bam, ba, bam, bam, bam, ba, bam, bam, bam, ba, bam, jam, bam, bam, bam, bim. Wenn Zigarrenwolken schweben, aufgeblähte Nüstern beben, aus Musik truhen Donauwellen, plätschern über Mägenquellen, dann hat die Luft sich angestaut, die ganze Stadt hockt und verdaut. Woher kam der laute Knall? Brach ein Flugzeug durch den Schall? Oder ob mit mal die Stadt ihr Bäuerchen gelassen hat? Die Luft riecht süß und säuerlich, ich glaube, ich erbreche mich. Bam, ba, bam, bam, bam, ba, bam, bam, bam, ba, bam, jam, bam, bam, bam, bim. Dann geht's zu den Schlachtfeldstätten, um im Geiste mitzutreten, mitzuschießen, mitzustechen, sich für Wochentag zu rächen. Um im Chor Worte zu rühren, die beim Gottesdienst nur stören. Schinken, Speck, Gesichter lachen, treuherzig, weil Knochen krachen werden. Ich verstopf die Ohren, meiner Kinder Traum verloren. Hocken auf den Stadtparkbänken, Greise, die an See dann denken. Bam, ba, bam, bam, bam, ba, bam, bam, bam, ba, bam, jam, bam, bam, bam, bim. Und dann die Spaziergangstunde durch die Stadt, zweimal die Runde. Hüte ziehen, spärlich nicken, wenn ein Chef kommt, tiefer bücken. Achtung, dass die Sahneballen dann nicht in den Rinnstein rollen. Kinder baumeln, ziehen Hände, man hat ihnen bunte Fremde. Fliegen beinahe ausgefetzt, sorgsam an den Hals gesetzt, dass sie die Kinder beißen sollen, wenn sie zum Bahndamm fliegen wollen. bam ba bam bam bam ba bam bam bam ba bam bam bam bam bam bam. Wenn zu Ruh die Glocken läuten, Kneipen nur ihr Licht vergeuden, dann wird's in Couch-Ecken beschaulich, das ist dann die Zeit, da trau ich mich hinaus, um nachzusehen, ob die Sterne richtig stehen. Abendstille überall bloß, manchmal lachen wie ein Windstoß über ein Mattscheibenspäßchen, jeder schlürft noch rasch ein Gläschen und stöhnt über seinen Bauch und unseren kranken Nachbarn auch. Bam, ba, bam, bam, bam, ba, bam, bam, bam, ba, bam, jam, bam, ba, ba, be. Bam, ba, bam, bam, bam, ba, bam, bam, bam, ba, bam, jam, bam, ba, ba, be.